Lektion 8. Unter Freunden. Schritt B. Übung 12b. 1. Frau Anne, können Sie das noch einmal erklären? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ja, natürlich. Also, die regelmäßigen Verben bilden das Perfekt mit GE und T. 2. Paula? Paula! Ja, was ist denn? Paula, könnten Sie mal eben den Container mit den Flaschen leeren? Ja, mach ich. 3. Entschuldigen Sie, ist hier der Platz noch frei? Klar, setz dich. 4. Könnten Sie mal bitte Ihr Fahrrad zur Seite stellen? Ja, Moment, ich muss nur erst den Schlüssel finden.